1. AUSDEM Wurzelstumpf Isaias Word ein neuer Trieb sprießen, und AUS seinen Wurzeln Word ein Zweig herbekommen. 2. Der Geist des Herrn Word auf im Ruhen, ein Geist der Weisheit und des Verstands, der im Rat und Kraft verleiht, so wie ein Geist der Erkenntnis und der Erfurcht vor dem Herrn. 3. Sein Freud Word und der Erfurcht vor dem Herrn finden. Daher wurde nicht nach dem Richten, was sein Organ sehen, noch nach dem Erteilen, was sein Ohren hören. 4. Stattdessen wurde die Armen gerecht Richten und den Bedrängten des Lands mit Aufrichtigkeit recht sprechen. Die Gewalttätigen wurde mit der Markt seines Wurz schlagen und die Gottlosen durch den Horch seiner Lippen toten. 5. Gerechtigkeit wurde sein Gürtel sein und true die fest am Klammerung seiner Haften. 6. Der Wolf Word Friedlich beim Lamm wohnen und das Kalb zusammen mit dem Jungen Lohen Weiden, ein kleiner Jung Word SIE führen. 7. Kuh und Barin werden gemeinsam grassen und ihr Jungen werden beieinander liegen, der Low Word Stroh fressen wie ein Rind. 8. Ein Sorgling Word und der Holder Otter spielen und ein Entwohnskind Word sein Hand auf die Natte legen. 9. SIE werden Wedderschaden anrichten noch verderben bringen auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, so wie die Wasser das Meer bedecken. 10. An jenem Tag wird der Spross aus der Wurzel Isaias, der Allsachen für die Volke dient, von den Nationen gesucht werden, und sein Wohnort wird von großer Herrlichkeit sein. 11. An diesem Tag wird der Herr zum zweiten Mal sein Hand ausstrecken, den verbliebenen Rest seines Volks zu befreien, der aus Assyrien, Ägypten, Potras, Kush, Elam, Sinir, Hamat und von den Inseln des Meeres übrig geblieben ist. 12. A word einsachen für die Nationen aufrichten und die Verstruten Israeliten soe die Zerstruten Juderen in von den via Enden der Oder Sammeln. 13. Der Nied Ephraims auf Judah Word verschwinden, und Diogenogen, die Judah feindlich gesinnt sind, werden vernichtet werden. Ephraim Word Judah nicht mehr beneiden, und Judah Word Ephraim nicht mehr bekämpfen. 14. Stattdessen werden sie sich gemeinsam auf die Philister im Westen stürzen und die Volke des Ostens plundern. Sie werden ihr Markt über Edom und Moab ausdehnen, und die Ammoniter werden ihnen untertan sein. 15. Der Herr wird die Ägyptisch Meeresunge ostrocknen und sein Hand mit einem starken Sturm gegen den Euphrat schwingen, so dass er in sieben Flash baktailt, die man leicht zu fass überqueren kann. 16. Auf dies Weise wird es ein befestigt Straß für den Rest seines Volks geben, der aus Assyriens zurückkehrt, anlich der Straß, die Israel hat, als es aus Ägypten zog.